Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Im Sommer hat Nicholas Roeg noch seinen 90. Geburtstag gefeiert. Gerade hat die BBC vermeldet, dass der britische Regisseur gestorben ist. Bekannt geworden ist Nicholas Roeg mit assoziativen Bildmontagen wie in Wenn die Gondeln Trauer tragen und Der Mann, der vom Himmel fiel. Er drehte rund 30 Filme als Kameramann, Produzent, Dramaturg oder Drehbuchautor und 26 Filme als Regisseur. Bernd Sobolla erinnert. Mit Performance gibt Nicholas Roeg, der 1928 in London geboren wurde, sein Regiedebüt. In dem Werk von 1970 spielt Mick Jagger einen Ex-Rockstar, der mit zwei Frauen in einer Dreierbeziehung in London wohnt und ohne es zu wissen einem gesuchten Gangster Unterschlupf gewährt. Schon hier zeigen sich Roegs Themen, der Zusammenprall unterschiedlicher Lebensstile, die Macht des Schicksals, Sinnlichkeit und Erotik. Das Ganze erzählt mit chronologischen Sprüngen, aber ohne Happy End. Zwar ist er zu dieser Zeit noch ein Regieneuling, aber schon seit 20 Jahren in der Filmbranche. Als Kameramann und Assistent arbeitete er zuvor für Filmemacher wie Fred Zinnemann, Richard Lester, John Schlesinger oder François Truffaut, wirkte an Klassikern wie Casino Royale, Lawrence von Arabien oder Fahrenheit 451 mit. Aber nun beginnt seine Zeit als Regisseur. So dreht Roeg 1971 Walkabout, ein Lieblingswerk vieler Kritiker. In dem Film werden ein heranwachsendes Mädchen und sein Bruder von ihrem Vater in der australischen Wüste ausgesetzt. In höchster Not und ohne Wasser treffen sie auf einen 16-jährigen Aborigine, der sich auf dem Walkabout befindet, dem Initiationstrip. We want water to drink. Water! Der Aborigine zeigt ihnen, wie man Wasser in der Wüste findet. Dann ziehen sie gemeinsam durch die Steppe, kommen sich näher, Zuneigung scheint zu entstehen, aber letztlich bleiben sich der Mann des Naturvolkes und die bürgerlichen Kinder fremd. Eine grandiose Mischung aus Natureindrücken und Hellsehen, Zivilisationskritik und Entfremdung. Das Hellsehen thematisiert Roeg auch in dem Drama Wenn die Gondeln Trauer tragen. Darin verliert ein junges Paar, gespielt von Julie Christie und Donald Sutherland, seine Tochter. We have today. Zwischen gestern und heute passiert plötzlich etwas, womit sie nicht gerechnet haben, das die Zukunft beeinflusst und mit dem sich ihr Leben völlig verändert. And life changed completely. Während der Vater, ein Restaurator, Dia sortiert, wirft er ein Glas um. Auf dem Dia bildet sich ein blutroter Streifen. Er ahnt das Unheil, läuft zum Gartenteich, doch es ist zu spät. Etwas später geht das Paar nach Venedig, wo er eine Kirche restauriert. Dort lernen sie eine alte blinde Dame kennen, die behauptet, Kontakt mit der verstorbenen Tochter zu haben. Im Leben ist alles miteinander verbunden. Das Filmemachen ist vergleichbar mit einem Maler, der Gottes Werke malt. Ich versuche, die Dinge einfach laufen zu lassen, denn es ist viel interessanter, Realität zu finden, als sie zu erfinden. In Venedig finden die Eheleute aber auch wieder zueinander, auch sexuell. Roeg inszeniert dabei eine freizügige Liebesszene, die in die Filmgeschichte eingeht, weil sie so überzeugend wirkt, dass Gerüchte entstehen, Julie Christie und Donald Sutherland hätten den Sex nicht nur gespielt. Zudem fasziniert der Schnitt, der häufige Wechsel zwischen Liebesspiel und Nachhinein. Sie haben ein Kind verloren, das Schlimmste, was dir im Leben passieren kann. Du fühlst dich wie erstarrt und willst mit niemandem mehr Kontakt haben. Und dann gibt es diesen Moment, wenn sie wieder leben. Und plötzlich weißt du, dass es Hoffnung gibt. Selten erzählt Nicholas Roeg seine Geschichten linear. Vielmehr wechseln sich Zukunft, Gegenwart und Vergangenheit ab, Gedanken, Ahnungen und Assoziationen. So entsteht eine spannungsgeladene Atmosphäre. Roeg geht es aber nie um Spannung als Selbstzweck. Er reflektiert in seinen Filmen über die Menschen und ihre Suche nach Lebenssinn. So schickt er 1976 in dem Science-Fiction Der Mann, der vom Himmel fiel, David Bowie als Außerirdischen auf die Erde. Hier findet er Wasser und eine Frau, die ihn liebt, aber er zerbricht an der Oberflächlichkeit der Menschen. Sag mir eine Sache, die du auf deinem Planeten hast und wir auf unserem nicht haben. Ihr habt da oben kein Geld. Ihr habt kein Wasser. Und ihr habt kein Gras. Alkohol habt ihr auch nicht. Warum willst du in eine Wüste zurückgehen? Nicholas Roeg versteht es aber auch, Witz und Drama zu vereinen. So führt er in Insignificance Marilyn Monroe und Albert Einstein in ein New Yorker Hotelzimmer zusammen, wo sie ihm die Relativitätstheorie erklärt. 2008 dreht er seinen letzten Film, das mystische Drama Puffball. Mit Nicholas Roeg verlieren wir einen der innovativsten europäischen Filmemacher, dessen Filme auch nach Jahrzehnten nichts von ihrer assoziativen Kraft verloren haben und deren Bildsprache mit den ungewöhnlichen Kameraperspektiven bis heute faszinieren. Bernd Sobolla hat an Nicholas Roeg erinnert. Der britische Regisseur ist, wie die BBC gerade vermeldet hat, im Alter von 90 Jahren gestorben.